See. Es ist schön warm heute, findest du nicht? Doch, die Natur erwacht, aber das Wetter ist so unbeständig. Mal schneit es, mal regnet es, das nervt mich. Das dauert aber nicht so lange. Die Zeit ist bald vorbei. Die Sonne scheint heute so freundlich. In einigen Tagen ist alles grün.